im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen all. Und vor deinen Fenster soll klingen das Lied der die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt dich, ist allein Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die selber aller Liebe Wonne. Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Meine. So schwindet all mein Leid und Weh. Doch wenn ich küsse deinen Mund, so werd ich ganz und gar gesund. Wenn ich mich an deine Brust kommt über mich wie Himmelslust. Doch wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen, tauchen, ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauer und beben, wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir eins gegeben. im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Name das große heilige Kern. Im Dom, da steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. In meines Lebens Wildnis hast freundlich hineingestrahlt. Es schweben Blumen und Englein um unsere liebe Frau, die Augen, die Lippen, die Lippen, die Wänglein, die gleichen der Liebsten genau. Diamantenpracht, es fällt ein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich rolle nicht, und wenn das Herz auch wissen's die Blumen, die Kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie werden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wissen's die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank. Sie ließen fröhlich erschallen, erquicken den Gesang. Wüssten Sie, mein Wehe, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost mir rein. nur reinigend meinen Schmerz. Sie ward ja selbst zerrissen, zerrissen mir das Herz. Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da tanz wollen Hochzeit treiben, die Herz allerliebste mein, die Herz allerliebste mein. Ein Klingen und Tränen, das ist ein Klingen und Tränen, ein Pauken und ein Schallwein. Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen, die lieblichen das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang, so will mir die Brust zerspringen von vielem Schmerzen drang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe. Dort löst sich auf in Tränen mein einen anderer Welt, der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen, der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wenn sie uns passiert, dem bricht das Herz entzwei. blühenden Sommermorgen geh ich im Garten herum. Es flüstert und sprechen die Blumen, ich aber wandle stumm. Es flüstern und sprechen die Blumen und schauen mitleidig mich an. Sei unserer Schwester nicht im Traum geweint. Mir träumte, du lebest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitterlich. Träumte, du wärst mir noch gut, ich wach.